Aus Anlass des 23. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung begaben sich die Angehörigen der Volksarmee, die werktätigen verschiedenen Kreise und Schichten, die Jugendlichen, Studenten und Schüler mit großer Ehrfurcht auf den Hügel Mansude, wo die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il stehen. An den Bronzestatuen lag ein Blumenkorb, gewidmet von Genossen Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. An den Bronzestatuen wurden die Blumenkörbe im Namen der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen und Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern und der Organe, Werke, Fabriken und Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang sowie die Blumensträuße niedergelegt. Außerdem wurde ein Blumenkorb im Namen der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas gewidmet. Die Massen verbeugten sich ehrerbietig vor den Bronzestatuen. Auch an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il an verschiedenen Orten in der Stadt Pyongyang, wie an der Kim Il-sung-Universität, im Ministerium für Volksstreitkräfte und im Kunststudio Mansude, wurden die Blumenkörbe im Namen der Truppen der Volksarmee, Institutionen und Werke sowie die Blumensträuße und Blumen niedergelegt. In den Bezirken suchten die Angehörigen der Volksarmee, werktätigen Jugendlichen, Studenten und Schüler die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il an ihren Wohnorten auf und erwiesen ihre Hochachtung.